Das sind unsere Themen. Winterrodeln fällt aus, neuer Besitzer für Nienburger Nachtclub und TKW gewinnt Derby. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Carolina Pfau. Das Winterrodeln am Weserwall wird erneut abgesagt. Aufgrund des schlechten Wetters sei der Boden komplett aufgeweicht, so die Organisatoren. Eine geringe Chance, das Weserrodeln doch noch stattfinden zu lassen, bestehe jedoch am Wochenende vom 19. bis zum 21. Februar. Dazu müsste es jedoch zeitnah frieren und das Wetter winterlicher werden. Nienburgs aktuell einziger Tanz- und Nachtclub hat einen neuen Besitzer. Tan Nguyen will mit Struktur und einer klaren Linie den Sektor wieder zum Mittelpunkt des Nienburger Nachtlebens machen. Was ihn bewegt hat, den Sektor zu übernehmen, verrät Nguyen selbst. Im Prinzip ist es so, dass ich denn schon seit Anfang an dabei bin. Das ist 2010 und ich habe das alles soweit mitverfolgt und war auch mehrere Jahre als Resident DJ oder auch DJ Planer dabei. Und seit dem Sektor eher weniger. Die Zeit fehlt wahrscheinlich von den alten Betreibern. Da habe ich mir einfach gedacht, gut, wollen wir mal in Nienburg mal einfach mal wieder ein bisschen Leben reinbringen und schauen wir einfach, wie es wird. Ein Methanollaster kippte gestern gegen 6.45 Uhr auf der Landstraße 350 zwischen Liebenau und Steierberg um. Der Fahrer war aus bislang unerklärlichen Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf der Seite liegen geblieben. Das teilte die Feuerwehr Liebenau mit. Das entzündliche Methanol wurde mit einer Gefahrgutpumpe abgepumpt. Der Fahrer wurde befreit und mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. In der Basketball-Bezirksliga konnte das Team des TKW Nienburg gegen die Hohe Dukes mit 84-69 gewinnen. Im Derby der beiden Bezirksmannschaften aus dem Kreis Nienburg konnten die Gäste aus der Kreisstadt bereits im ersten Viertel mit 12 Punkten Vorsprung davonziehen. Erst im dritten Viertel gelang den Hoheranern der 55-59 Anschluss. Im letzten Viertel siegte jedoch die Erfahrung der Nienburger. Beim TKW war Jan Gerdes mit 21 Punkten bester Spieler. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.